Es ist eine Revolte, ein Putsch. 17 von 38 Vorstandsmitgliedern der spanischen Sozialisten sind auf einen Schlag zurückgetreten. Drei waren schon vorher gegangen. Das heißt, der halbe Vorstand fehlt. Die Parteistatuten sehen vor, dass in einem solchen Fall der Parteichef zurücktritt. Doch dieser, Pedro Sánchez, beharrt darauf, im Amt zu bleiben. Die Vorstandsmitglieder wollen einen Sturz erreichen. Sie unterstützen nicht mehr den Kurs ihres Parteichefs, eine Wiederwahl des konservativen Ministerpräsidenten Rajoy zu blockieren. Seit Monaten sorgt das Nein von Sánchez im Parlament von Madrid dafür, dass Spanien keine gewählte Regierung hat. Viele Sozialisten sind dafür, sich beim Versuch einer Wiederwahl Rajoys zu enthalten. Das hieße zwar eine weitere Amtszeit für den politischen Gegner, die Konservativen, aber auch ein Ende des politischen Stillstands in Spanien und die Gewissheit, dass keine weitere Neuwahl nötig wird. Die wäre fällig, wenn bis Ende Oktober keine neue Regierung steht. Bei der ersten Neuwahl im Juni hatte die konservative Partei die meisten Stimmen geholt, aber die absolute Mehrheit verfehlt. Seitdem sind Versuche, Koalitionen zu bilden, immer wieder gescheitert.